Es fiel Elinor an dieser Stelle nicht leicht, sich die Bemerkung zu versagen, dass Fanny ihrer Meinung nach allen Grund hatte, einen Vermögenszuwachs ihres Bruders, durch den weder sie noch ihr Kind dem Hungertode ausgeliefert wurden, mit Fassung zu tragen. »Mrs. Ferrars«, fügte er hinzu und senkte seine Stimme, wie es sich für ein so wichtiges Thema gehörte, »weiß noch nichts von der Sache, und ich glaube, es ist das Beste, sie ihr so lange wie möglich vorzuenthalten. Wenn die Hochzeit stattfindet, fürchte ich, wird sie sowieso alles erfahren.« »Aber wozu sind all diese Vorsichtsmaßnahmen nötig? Obwohl natürlich nicht zu erwarten ist, dass Mrs. Ferrars irgendwelche Freude darüber empfindet, dass ihr Sohn Geld genug für seinen Lebensunterhalt hat, denn das ist nun einmal ausgeschlossen. Aber wie kann man nach ihrem jüngsten Benehmen erwarten, dass sie überhaupt noch mit dem Herzen bei der Sache ist? Ihr Sohn ist für sie erledigt. Sie hat ihn ein für allemal verstoßen und hat auch alle, auf die sie Einfluss hat, dazu gezwungen, ihn ebenfalls zu verstoßen. Danach kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass sie um seinetwillen noch irgendwelche Freude oder Sorge empfindet. Sie kann doch nicht an Dingen interessiert sein, die ihm zustoßen. Sie wird doch nicht so schwach sein, auf die Freude an einem Kind zu verzichten und die Ängste einer Mutter beizubehalten. »Ach, Elinor«, sagte John, »deine Argumente sind überzeugend, aber sie beruhen auf Unkenntnis der menschlichen Natur. Verlass dich darauf. Wenn Edwards unglückselige Hochzeit stattfindet, dann wird seine Mutter so mitempfinden, als hätte sie ihn nie fallen gelassen. Und deshalb muss alles, was dieses fürchterliche Ereignis beschleunigen könnte, ihr so lange wie möglich verheimlicht werden. Mrs. Ferrars wird nie vergessen, dass Edward ihr Sohn ist.« »Das überrascht mich. Ich hätte eher angenommen, dass es ihrem Gedächtnis weitgehend schon jetzt entfallen ist.« »Du tust ihr bitter Unrecht. Mrs. Ferrars ist eine der liebevollsten Mütter der Welt.« Elinor schwieg. »Wir denken nun daran«, sagte Mr. Dashwood nach kurzer Pause, »Robert mit Miss Morton zu verheiraten.« Elinor lächelte über die Gewichtigkeit und Entschiedenheit in der Stimme ihres Bruders und antwortete ruhig, »Die Dame, nehme ich an, wird dabei nicht gefragt.« »Gefragt? Wie meinst du das?« »Ich meine nur, wenn man dich hört, ist es Miss Morton anscheinend ganz gleich, ob sie Edward oder Robert heiratet.« »Natürlich, da gibt es doch keinen Unterschied. Denn Robert muss nun rechtlich in jeder Hinsicht als der ältere Sohn betrachtet werden, und da beide obendrein sehr verträgliche junge Leute sind, verstehe ich nicht, wieso der eine dem anderen überlegen sein sollte.« Elinor sagte nichts weiter, und auch John schwieg eine Weile. Seine Überlegungen endeten folgendermaßen. »Eins, meine liebe Schwester.« Er nahm herzlich ihre Hand und sprach in furchterregendem Flüstern, »kann ich dir versichern. Und ich werde es tun, denn ich weiß, du wirst mir dafür dankbar sein. Ich habe allen Grund zu der Annahme, ja, ich habe es aus zuverlässiger Quelle, sonst würde ich es nicht wiederholen, denn dann wäre es völlig unangebracht, darüber überhaupt zu sprechen. Aber ich habe es aus absolut zuverlässiger Quelle, nicht etwa, dass Mrs. Ferrars selbst es je deutlich ausgesprochen hätte, aber ihre Tochter hat es getan und ich habe es von ihr, kurz und gut, was immer die Einwände gegen eine gewisse Verbindung gewesen sein mögen, du verstehst mich schon, ihr wäre sie wesentlich lieber gewesen. Sie hätte sich darüber bei weitem nicht so geärgert wie über diese. Ich bin unerhört froh, dass Mrs. Ferrars es so sieht. Schließlich ein großes Kompliment für uns alle. Es wäre zweifellos das geringere der beiden Übel gewesen, sagte sie, und unterdessen wäre sie froh, wenn sie sich mit nichts Schlimmerem abzufinden hätte. Wie auch immer, das kommt natürlich nicht mehr in Frage, völlig ausgeschlossen. Ich meine, was die Verbindung anbetrifft. Es konnte nie davon die Rede sein, all das ist nun vorbei. Aber ich fand, ich sollte es dir nicht vorenthalten, weil ich wusste, es würde dich freuen. Nicht, dass du Anlass hast, etwas zu bedauern, meine liebe Elinor. Du hast es jetzt zweifellos auch unerhört gut getroffen. Mindestens ebenso gut, wenn nicht besser, alles in allem. Hat Oberst Brandon dich kürzlich besucht?« Elinor hatte genug gehört. Wenn nicht, um ihre Eitelkeit zu befriedigen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, dann doch wenigstens, um sie in Spannung zu versetzen und ihre Gedanken zu beschäftigen, und sie war deshalb froh, dass sie durch den Eintritt Mr. Robert Ferrars der Notwendigkeit, ausführlich zu antworten und der Gefahr, noch mehr von ihrem Bruder anhören zu müssen, enthoben wurde. Nach einer kurzen, unverbindlichen Unterhaltung erinnerte sich John Dashwood, dass Fanny von dem Besuch seiner Schwester noch gar nichts wusste, und verließ das Zimmer, um sie zu suchen. Und Elinor blieb zurück, um besser mit Robert bekannt zu werden, der durch seine fröhliche Unbekümmertheit und die sorglose Selbstgefälligkeit seines Benehmens bei einer so ungerechten Verteilung mütterlicher Liebe und Großzügigkeit zu Ungunsten seines verbannten Bruders, die er nur seinem verschwenderischen Lebenswandel und der Integrität dieses Bruders verdankte, ihren ungünstigen Eindruck von seinem Herz und Hirn bestätigte. Sie hatten kaum 2 Minuten miteinander verbracht, da begann er schon von Edward zu sprechen, denn auch er hatte von der Pfarrstelle gehört und wollte alles Mögliche darüber wissen. Elinor wiederholte die Einzelheiten, die sie auch John mitgeteilt hatte, und die Wirkung auf Robert, wie wohl ganz anders, war nicht weniger verblüffend. Er lachte unmäßig. Die Vorstellung von Edward als Pastor in einem kleinen Pfarrhaus fand er köstlich. Und als er sich dann noch lebhaft ausmalte, wie Edward im Talar die Gebete vorlesen und das Aufgebot von John Smith und Mary Brown ankündigen würde, kannte seine Heiterkeit keine Grenzen. Während Elinor schweigend und in steinerner Ungerührtheit das Ende dieses kindischen Betragens abwartete, konnte sie doch nicht verhindern, dass der Blick, den sie auf ihn richtete, all die Verachtung enthielt, die er in ihr erregte. Es war allerdings ein durchaus erfolgreicher Blick, denn er erleichterte sie und verriet ihm nichts. Er wurde nicht durch ihre Vorwürfe, sondern durch seine eigene Einsicht von Scherz zu Ernst zurückgerufen. »Wir können es als einen Witz betrachten«, sagte er schließlich, indem er sich von dem affektierten Lachen erholte, das seine ehrliche Erheiterung über Gebühr verlängert hatte. »Aber so wahr ich lebe, es ist blutiger Ernst, armer Edward. Er ist für immer ruiniert. Er tut mir herzlich leid, denn ich weiß, er ist ein herzensguter Bursche. Einen so gutmütigen Menschen gibt es nur einmal. Sie müssen ihn nicht aufgrund ihrer flüchtigen Bekanntschaft beurteilen, Miss Dashwood. Armer Edward. Seine Umgangsformen sind nicht gerade die gewandtesten. Aber wir werden eben nicht alle mit denselben Gaben, demselben gesellschaftlichen Schliff geboren. Armer Kerl. Ihn in einem Kreis von Fremden zu beobachten, weiß Gott, ein beklagenswerter Anblick. Aber so wahr ich lebe, er hat ein Herz von Gold, und ich versichere und erkläre Ihnen feierlich, ich war noch nie in meinem Leben so erschüttert wie bei der Enthüllung dieser Geschichte. Ich konnte es einfach nicht fassen. Meine Mutter war die Erste, die mir davon erzählte, und da ich mich aufgerufen fühlte, mit Entschiedenheit zu handeln, sagte ich sofort zu ihr, »Liebe Mutter, ich weiß zwar nicht, was du zu tun gedenkst, aber was mich betrifft, so erkläre ich hiermit, wenn Edward diese junge Frau tatsächlich heiratet, dann sieht er mich nie wieder. Das habe ich sofort gesagt. Ich war ganz unerhört erschüttert. Arme Edward. Er hat sich selbst ruiniert, hat sich für immer aus jeder anständigen Gesellschaft verbannt. Aber wie ich meiner Mutter gleich gesagt habe, es wundert mich nicht. Bei seiner Art Erziehung konnte man nichts anderes erwarten. Meine arme Mutter war völlig außer sich.« »Haben Sie die Dame je gesehen?« »Ja, einmal. Als sie noch hier bei den Dashwoods wohnte, kam ich zufällig auf 10 Minuten vorbei, und das hat mir gelangt. Nichts als ein unbeholfenes Mädchen vom Land, ohne Lebensart oder Eleganz und fast ganz ohne Schönheit. Ich erinnere mich gut an sie. Genau die Art von Mädchen, auf die der arme Edward hereinfallen würde. Sobald meine Mutter mir von der Affäre erzählte, bot ich mich an, selbst mit ihm zu sprechen und ihm die Verbindung auszureden. Aber da stellte sich heraus, es war schon zu spät, irgendetwas zu unternehmen. Denn unglücklicherweise war ich zuerst nicht erreichbar und wusste nichts davon, bevor der Bruch stattgefunden hatte, und dann kam es mir natürlich nicht mehr zu, mich einzumischen. Aber wenn ich es ein paar Stunden früher erfahren hätte, ich halte es für möglich, dass mir irgendetwas eingefallen wäre. Ich jedenfalls hätte Edward deutlich meine Meinung gesagt. »Mein lieber Freund«, hätte ich gesagt, »überleg dir, was du da tust.« Du lässt dich da auf eine völlig unwürdige Verbindung ein, eine Verbindung, die ganze Familie einstimmig missbilligt. Kurz und gut, ich kann mir nicht helfen, irgendeinen Ausweg hätte man gefunden. Aber jetzt ist es zu spät dazu. Er muss halb verhungert sein, das ist so gut wie sicher, mindestens halb verhungert. Das hatte er gerade in aller Gelassenheit verkündet, als Mrs. John Dashwood hereinkam und dem Thema ein Ende machte. Aber obwohl sie außerhalb ihrer eigenen Familie nie über die Angelegenheit sprach, konnte Elinor die Spuren davon in der leichten Verstörtheit, die auf ihrem Gesicht lag, als sie eintrat, und in dem Bemühen um Herzlichkeit ihr gegenüber erkennen. Sie ging sogar so weit zu bedauern, dass Elinor und ihre Schwester London so bald verlassen würden, da sie so gehofft hatte, sie öfter zu sehen. Eine Anstrengung, in der ihr Mann, der sie ins Zimmer begleitete und in liebender Hingebung an ihrem Munde hing, anscheinend nur die deutlichsten Zeichen von Zuneigung und Charme fand. Ein weiterer kurzer Besuch in der Harley Street, bei dem Elinors Bruder sie dazu beglückwünschte, dass sie kostenlos beinahe bis Barton reisten und Oberst Brandon ihnen in ein oder zwei Tagen nach Cleveland folgen sollte, beendete den Umgang von Bruder und Schwestern in London. Und eine vage Einladung von Fanny, nach Norland zu kommen, wann immer sie zufällig in der Nähe sein sollten, was ganz und gar unwahrscheinlich war, und eine herzlichere, wenn auch unter vier Augen ausgesprochene Versicherung von John an Elinor, sie bald möglichst in Delaford zu besuchen, war alles, was auf eine Begegnung auf dem Land hindeutete. Elinor amüsierte sich darüber, dass alle ihre Freunde anscheinend entschlossen waren, sie nach Delaford zu schicken, an einen Ort, an dem sie gerade jetzt keinerlei Bedürfnis, einen Besuch zu machen, und keinerlei Wunsch zu leben hatte, denn nicht nur ihr Bruder und Mrs. Jennings hielten ihn offenbar für ihr zukünftiges Zuhause, sondern sogar Lucy lud sie beim Abschied ausdrücklich ein, sie dort zu besuchen. Sehr früh im April und einigermaßen früh am Morgen machten sich die beiden Gesellschaften von Hanover Square und Berkeley Street auf, um sich verabredungsgemäß auf der Landstraße zu treffen. Aus Rücksicht auf Charlotte und ihr Kind wollten sie länger als zwei Tage unterwegs sein, und Mr. Palmer, der mit Oberst Brandon zügiger vorankam, sollte bald nach ihrer Ankunft in Cleveland eintreffen. Obwohl Marian in London so wenige unbeschwerte Tage erlebt hatte und obwohl ihr seit langem so sehr daran lag, die Stadt zu verlassen, konnte sie sich, als es soweit war, von dem Haus, in dem sie zum letzten Mal all die Hoffnungen und all das Vertrauen in Willoughby gehegt hatte, die nun ein für allemal zerstört waren, nur schweren Herzens trennen. Und sie konnte auch den Ort, an dem Willoughby sich neuen Zerstreuungen und neuen Plänen zuwandte, an denen sie nicht beteiligt war, nicht verlassen, ohne viele Tränen zu vergießen. Elinors Empfindungen bei der Abfahrt waren erfreulicher. Ihre Gedanken brauchten niemandem nachzuhängen. Sie ließ keinen zurück, den nie wiederzusehen sie auch im geringsten bedauern würde. Sie war froh, den Nachstellungen von Lucys Freundschaft zu entgehen. Sie war dankbar, dass es ihr gelang, London mit Marian zu verlassen, ohne dass Willoughby ihr nach seiner Hochzeit noch einmal begegnet war. Und sie vertraute darauf, dass ein paar Monate Ruhe in Barton wesentlich dazu beitragen würden, Marians Seelenfrieden wiederherzustellen und ihren eigenen zu festigen. Ihre Reise ging ohne Zwischenfälle vonstatten. Am zweiten Tag erreichten sie das geliebte oder gefürchtete Somerset, denn so stellte es sich Marian in ihrer Fantasie abwechselnd dar, und am Vormittag des dritten Tages fuhren sie in Cleveland vor. Cleveland war ein geräumiges, modernes Haus, das auf einem leicht ansteigenden Rasen stand. Es lag nicht in einem richtigen Park, aber die Gartenanlagen waren ziemlich ausgedehnt, und wie jeder Wohnsitz dieser Größe und dieses Anspruchs hatte er seine sonnigen Wege durchs Gebüsch und seine schattigen durchs Gehölz. Ein gepflegter Kiesweg führte um eine Grünfläche zum Haupteingang. Der Hang war mit Bäumen bestanden. Das Gebäude selbst war von Fichten, Ebereschen und Akazien umgeben, und eine aus ihnen gebildete dichte Mauer, die mit lombardischen Pappeln durchsetzt war, entzog die Wirtschaftsgebäude dem Blick. Marian betrat in dem Bewusstsein, dass Barton nur 80 Meilen entfernt war und Combe Magna nicht einmal 30, das Gebäude mit wehmütigem Herzen. Und ehe 5 Minuten vergangen waren, verließ sie es wieder, während die anderen Mrs. Palmer dabei unterstützten, das Kind der Haushälterin vorzuführen, stahl sich auf dem Weg, der sich am Hang durchs Gebüsch schlängelte, das gerade zu blühen anfing, davon, um zu einer entfernten Erhebung zu gelangen, wo ihr Blick von einem griechischen Tempel aus weit über die Landschaft nach Südosten hingleitend, zärtlich auf der fernsten Hügelkette am Horizont verweilte, und sie sich einbilden konnte, dass man von ihren Höhen Combe Magna liegen sah. In solchen Augenblicken köstlicher, unschätzbarer Wehmut genoss sie es unter Tränen des Jammers, in Cleveland zu sein. Und als sie auf einem anderen Rundgang zum Haus zurückkehrte und ganz den beglückenden Vorteil der ländlichen Freiheit empfand, in wohltuender Einsamkeit von Ort zu wandern, beschloss sie, sich, solange sie bei den Palmers blieb, möglichst jeden Tag und zu jeder Stunde solche einsamen Streifzüge zu gönnen. Sie kehrte gerade rechtzeitig zurück, um sich den anderen anzuschließen, die das Haus verließen und sich den Gebäudekomplex ansehen wollten, und der Rest des Vormittags verging zwanglos und angenehm beim Schlendern im Küchengarten, beim Betrachten der Blüten an seinen Mauern und beim Zuhören, als der Gärtner über Schädlinge klagte, beim Bummeln im Gewächshaus, wo Charlotte über den Verlust ihrer Lieblingspflanzen, die unvorsichtigerweise dem späten Frost ausgesetzt worden waren und Schaden gelitten hatten, in Lachen ausbrach, und beim Besuch auf dem Geflügelhof, wo sie durch die enttäuschten Hoffnungen des Milchmädchens neuen Anlass zur Heiterkeit fand, weil die Hennen ihr Nest verlassen hatten oder vom Fuchs gestohlen worden waren oder weil die vielversprechende junge Brut schnell dahingerafft worden war. Der Vormittag war schön und trocken, und Marian hatte bei ihren Plänen, sich draußen aufzuhalten, mit einem Wetterumschwung während ihres Aufenthalts in Cleveland nicht gerechnet. Zu ihrer großen Überraschung sah sie sich daher durch einen richtigen Dauerregen daran gehindert, nach dem Dinner nach draußen zu gehen. Sie hatte sich auf einen Spaziergang zum griechischen Tempel im Dämmerlicht und vielleicht sogar durch die ganze Gartenanlage gefreut, und ein nur kalter oder feuchter Abend hätte sie nicht davon abgehalten, aber einen heftigen Dauerregen hielt nicht einmal sie für trockenes oder angenehmes Wetter zum Spazierengehen. Sie waren nur eine kleine Gesellschaft und die Stunden vergingen ungestört. Mrs. Palmer hatte ihr Kind und Mrs. Jennings ihren Knüpfteppich. Sie sprachen von den Freunden, die sie zurückgelassen hatten, verplanten Lady Middletons Zeit und überlegten, ob Mr. Palmer und Oberst Brandon heute Nacht weiterkommen würden als bis Reading. Wie wenig das auch Elinor interessierte, sie beteiligte sich an ihrem Gespräch. Und Marian, die eine Begabung hatte, in jedem Haus die Bibliothek zu finden, wie sehr sie auch von der Familie im Allgemeinen gemieden wurde, besorgte sich bald ein Buch. Von Seiten Mrs. Palmers wurde nichts, was ständige und herzliche gute Laune tun konnte, versäumt, damit sich ihre Gäste zu Hause fühlten. Ihre entgegenkommende und herzliche Art machten den Mangel an Geist und Stil wieder wett, der ihre Umgangsformen so häufig beeinträchtigte. Ihre Liebenswürdigkeit gewann noch mehr durch ihr hübsches Gesicht. Ihre Unbedarftheit war zwar offensichtlich, aber nicht unangenehm, weil nicht blasiert, und Elinor hätte ihr alles vergeben können, außer ihrem Lachen. Die beiden Herren kamen am nächsten Tag zu einem sehr späten Dinner gerade zurecht und bildeten eine angenehme Vergrößerung ihres Kreises und eine sehr willkommene Abwechslung ihres Gesprächsstoffes, der ihnen bei dem unablässigen Dauerregen des langen Vormittags auszugehen drohte. Elinor war Mr. Palmer bisher so selten begegnet, und wenn, dann hatte er sich ihrer Schwester und ihr gegenüber so unterschiedlich benommen, dass sie nicht recht wusste, als was er sich in seiner eigenen Familie erweisen würde. Er erwies sich seinen Besuchern gegenüber allerdings als vollkommener Gentleman und nur gelegentlich seiner Frau und ihrer Mutter gegenüber als ungezogen. Er erwies sich im Allgemeinen als ein sehr angenehmer Gesellschafter, und nur seine Neigung, sich den meisten Menschen, wie Mrs. Jennings und Charlotte, weit überlegen zu fühlen, hinderte ihn daran, es ständig zu sein. In seinem sonstigen Charakter und seinen sonstigen Gewohnheiten zeichnete er sich, soweit Elinor es beurteilen konnte, durch gar nichts aus, was bei seinem Geschlecht und seinem Lebensalter irgendwie ungewöhnlich gewesen wäre. Er war wählerisch im Essen und nachlässig in seinem Tageslauf. Er hing an seinem Kind, obwohl er so tat, als ob ihm nichts an ihm liege, und verbummelte die Vormittage, die er den Geschäften hätte widmen sollen, beim Billard. Alles in allem gefiel er ihr allerdings wesentlich besser, als sie erwartet hatte. Und trotzdem tat es ihr nicht leid, dass das ständige Miterleben seines Epikureertums, seines Egoismus und seiner Arroganz sie dazu veranlasste, ihrer Erinnerung an Edwards Hochherzigkeit, Anspruchslosigkeit und Zurückhaltung mit Freude nachzuhängen. Von Edward oder mindestens von seinen Angelegenheiten, hörte sie nun Neues von Oberst Brandon, der vor kurzem in Dorsetshire gewesen war. Und weil er sie als uneigennützige Freundin von Mr. Ferrars und liebenswürdige Vertraute von sich selbst behandelte, erzählte er ihr viel von dem Pfarrhaus in Delaford, beschrieb seine Nachteile und berichtete ihr, was er unternehmen wollte, um sie zu beseitigen. Hierin, ebenso wie in allem anderen, ließen sein Verhalten ihr gegenüber, seine offen ausgesprochene Freude, sie nach nur 10-tägiger Trennung wiederzusehen, seine Bereitschaft, sich mit ihr zu unterhalten, sein Vertrauen in ihr Urteil, Mrs. Jennings' Verdacht auf seine Zuneigung durchaus gerechtfertigt erscheinen und hätten vielleicht auch Elinor stutzig gemacht, wenn sie nicht immer noch wie von Anfang an geglaubt hätte, dass seine eigentliche Liebe Marian galt. Aber wie die Dinge lagen, wäre sie ohne Mrs. Jennings' Vermutung nie darauf gekommen, und sie konnte nicht umhin, sich selbst für die aufmerksamere Beobachterin zu halten. Sie achtete auf seine Augen, während Mrs. Jennings nur an sein Benehmen dachte, und während seine außerordentlich besorgten Blicke, als Marian in Kopf und Hals die Anzeichen einer starken Erkältung spürte, der Aufmerksamkeit der Letzteren gänzlich entgingen, weil sie unausgesprochen blieben, entdeckte sie darin die seelische Erregung und die überflüssige Besorgnis des Liebhabers. Bei zwei wunderschönen Spaziergängen in der Dämmerung am dritten und vierten Tag ihres Aufenthalts, nicht einfach auf den trockenen Spazierwegen durchs Gebüsch, sondern durch die ganze Anlage und besonders den abgelegenen Teil, wo alles wilder als im übrigen Garten war, wo die Bäume am ältesten und das Gras am längsten und feuchtesten war, hatte Marian sich, da sie obendrein die noch größere Unklugheit begangen hatte, ihre nassen Schuhe und Strümpfe anzubehalten, eine so heftige Erkältung zugezogen, dass sie allen wegen ihres zunehmenden Unwohlseins Sorgen machte, dass sie sich auch selbst nicht länger verheimlichen konnte, obwohl sie es zunächst ein oder zwei Tage lang heruntergespielt hatte. Sie wurde von allen Seiten mit medizinischen Ratschlägen überschüttet, aber alle wurden wie üblich abgelehnt. Obwohl sie sich schlapp und fiebrig fühlte, mit Gliederschmerzen, Husten und Halsschmerzen, würde eine gute Nachtruhe sie vollständig wiederherstellen, und nur mit Mühe konnte Elinor sie dazu überreden, als sie ins Bett ging, ein oder zwei der einfachsten Hausmittel zu probieren.